Wie war das in Kuwait? Warst du da sozusagen nur zum Arbeiten oder wie war dein Leben dort? Es war schön. Es war schön, sag ich mal so, weil ich habe die Freiheit genossen. Freiheit, weil meine Mutter war so streng damals. Die kontrolliert, wann ich fertig bin von der Schule und wann ich. Wahrscheinlich, das ist nicht böse gemeint, hat sie nur Angst und Sorgen auf mich, weil natürlich, wenn ich ja damals als Dozentin, dann kommt man zu spät nach Hause und hat sie Angst, dass ich dann halt mir vom Tricycle irgendwo mitgenommen oder gekidnappt werden und. Das hat sie Angst gehabt. Und von daher, damals habe ich noch nie einen Freund gehabt, weil meine Mutter hat sie nicht direkt erlaubt, sondern war so pingelig, wenn man jemand natürlich schwärmt, einer und da darf keiner rein und. Und das war so schön, dass keiner mich kontrolliert und dass keiner mir sagt, du musst das machen, du musst um 18 Uhr hier sein, das musst du und dies musst du. Und das war keiner und ich konnte für mich selber entscheiden. Und deswegen, das war befreien. Andererseits habe ich auch die Möglichkeiten, Geld zu verdienen, weil ich damals als Dozentin habe ich nur, sage ich mal, so 100 € verdient. Und als ich in Kuwait war, dann konnte ich da schon 350 € verdienen. Und ja, sagen, oder 300, ja, 300 € sage ich mal so, verdienen können. Und das ist ganze Menge Geld. Und von daher konnte ich auch wirklich damals das den Schulden von meiner Mutter begleichen. Und ja, und dann habe ich auch meinen ersten Freund kennengelernt und das war so schön. Und ja, aber damals war meine Mutter wieder dagegen mit dem Freund, den ich jetzt vorgestellt habe, durch ein Bild. Sagte sie, der ist mir zu dunkel, der war halb Amerikaner, halb, also Puerto Rican, ein bisschen dunkel. Der war nicht einverstanden. Und ja, ich habe auch gesagt, ja, was mache ich jetzt? Ja, und dann der Mann, also der Arzt, die ich zusammengearbeitet war, war ein Deutscher. Und er hat mir damals gesagt, du gehörst hier nicht, du gehörst in Deutschland. Und du Hat hast, der Arzt zu dir ja, gesagt? das hat er mir das gesagt, weil du hast keine Zukunft in Kuwait, du kriegst keine Rente, sagte er. Und ich müsste dir helfen. Und dann hat er mir dieses sogenannte nee, nicht Heiratsvermittlung, eine Zeitung, eine Anzeige gemacht. Und das war ganz lustig. Ich war schon in einer festen Beziehung damals Mit und dem mit dem Puerto Rican? Puerto Rican, genau, amerikanischer Puerto Rican. Aber trotzdem habe ich das gemacht, nur so, ja, vielleicht mein Glück ist doch in Deutschland. Der Oder, deutsche Arzt hat dich ja, man, da in eine vielleicht, Zeitung gesetzt ja, mit in der der. Zeitung gesetzt und ich habe ihm erlaubt, weil er hat mir das erklärt und ich habe gesagt, vielleicht versuchst du einfach. Und das hat er getan, wusste natürlich mein Freund nicht. Und ja, da war mein Arzt dann halt einmal Sommer, glaube ich, war das, nach Deutschland zum Urlaub, also nach Deutschland gekommen, ah nee, geflogen. Und dann hat er dann diese Zeitung, eine Anze nee, der hat jetzt diese Anzeige gemacht. Und nach 3, 4 Wochen kam er wieder zurück nach Kuwait und dann sagte er, pass mal auf, ich habe so viele Briefe für dich. Und ich habe sogar schon sortiert und das sind 8 Briefe, die ich eigentlich für dich ausgesucht habe. Und einer von denen, der ist ein reicher Mann, der hat so viele Häuser, der hat damals in der Sparkasse gearbeitet, bla bla bla, und das ist für dich. Und dann gucke ich, nee, das ist, ich war 24 Jahre alt und das war 57 Jahre alter Mann. Und ich habe gesagt, das möchte ich aber nicht. So, und die Briefe, die habe ich dann halt alles aufgemacht und einer von den 8, nur eine Person habe ich ausgesucht von den 8 Briefen, die er sortiert hat und das ist mein Ex-Mann. Und keiner von den anderen habe ich gar nicht geschrieben, nur mein Ex-Mann. Weil der Inhalt von seinem Brief war das gut, Also der hat ja auch erzählt, wie sein Leben ist in Deutschland und. Ja, dann habe ich gesagt, den möchte ich ganz gerne kennenlernen. Und wir haben uns dann halt fast über einem Jahr zusammengeschrieben. Da war noch gar kein Handy, gab schon ein Handy, aber ich habe da sowas keiner gehabt. Und wir haben uns geschrieben und das war auch so schön. Und als ich mit meiner, als mein Vertrag zu Ende war, dann bin ich nach Philippinen wieder zurückgeflogen, bekam ich dann ein Telegramm von meinem Ex-Mann und da sagte, er will mich ganz gerne persönlich kennenlernen. Und das hat er auch getan. Der war dann halt 4 Tage dann in meiner Heimat geblieben. Und dann an dem 4. Tag hat er mich dann halt einen Antrag sofort gemacht, ob ich seiner Frau werden möchte. War das richtig? Und ich habe dann natürlich gesagt, nein, das möchte ich nicht. Dann bin ich war dann halt zu meiner Mutter gerannt. Ich war dann zu meiner Mutter gerannt und ich habe erzählt, was er dann von mir haben will. Und dann sagte meine Mutter, dann mach das. Und nee, dann, ich war hartnäckig, ich habe gesagt, nein, kann ich nicht, weil an dem Moment, ich habe an meinen Freund gedacht. Und dann habe ich es ihm gesagt, wenn du mich kennenlernen möchtest, dann möchte ich trotzdem deine Familie auch kennenlernen. Und ich möchte ganz gerne sehen, wo du wohnst, wie du lebst. Und das hat er tatsächlich gemacht. Er hat mich als er zurück nach Deutschland war, hat er mich sofort nach ein paar Wochen ein Telegramm geschickt. Er will mich ganz gerne einladen nach Deutschland. Und da war ich dann natürlich erstmal, habe ich den Antrag in der Botschaft gestellt, war abgelehnt. Zweiter Mal war genehmigt, weil ich das war irgendwie, das wusste ich ja gar nicht, dass das halt Fiancé, dass ich dann halt nur wegen dieses Heiratsbegründung nach Deutschland kam. Das wusste ich damals nicht. Und Das heißt, als du das genannt hast, ja. da durftest du einreisen. Ja. Darf ich dann anreisen? Als Touristvisa darf ich nicht. Oder es ist ja abgelehnt worden. Und als ich dann gesagt habe, dass ich da dort heirate oder wie auch immer, das war genehmigt worden. Und ja, dann habe ich die Familie von meinem Ex-Mann kennengelernt. Die waren so ganz liebe Menschen. Die Eltern von meinem Ex-Mann waren so lieb. Der hat auch eine Schwester. Und die haben mich wirklich aufgenommen wie eigenes Kind. Und ja, es ist nicht so einfach, weil die Gedanken war das einfach so, was mache ich jetzt mit meinem Freund? Ich habe das einfach so gemacht, ich habe einfach meinen Freund belogen. Das ist ja ein böses Wort, belogen. Ich habe gesagt, dass ich nach Deutschland fliege, um halbes Jahr zu arbeiten und hat er auch genehmigt oder hat er mich unterstützt. Und das war im April und dann Juni muss ich heiraten, weil und sonst ist mein Visum abgelaufen. Und von daher dann halt muss ich ihm heiraten und muss ich meinem Freund auch die Wahrheit sagen. Der hat mich beschämt und böser war er, aber letztendlich sagte er, wenn das nicht klappen sollte, dann du weißt, wo ich bin. Du kannst mich jederzeit anrufen. Aber das habe ich nicht getan. Ja, und dann bin ich jetzt hier geblieben. Ja, toll.